Hadith Nummer 10. Abdullah ibn Amr berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Ein Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. Und ein Auswanderer ist der, der das verlässt, was Allah verboten hat.